4. Hallo Rebecca, hier ist Natascha. Du, die Anmeldung für die Deutschkurse an der Volkshochschule ist nicht in Raum 123, sondern in Raum 132 im ersten Stock. Das wollte ich dir nur noch schnell sagen. Ciao und bis bald. Hallo Rebecca, hier ist Natascha. Du, die Anmeldung für die Deutschkurse an der Volkshochschule ist nicht in Raum 123, sondern in Raum 132 im ersten Stock. Das wollte ich dir nur noch schnell sagen. Ciao und bis bald.